50 languages. 42. 42. Stadtbesichtigung. Stadtbesichtigung. Ist der Markt sonntags geöffnet? Ist der Markt sonntags geöffnet? Ist die Messe montags geöffnet? Ist die Messe montags geöffnet? Ist die Ausstellung dienstags geöffnet? Ist die Ausstellung dienstags geöffnet? Hat der Zoo mittwochs geöffnet? Hat der Zoo mittwochs geöffnet? Hat das Museum donnerstags geöffnet? Hat das Museum donnerstags geöffnet? Hat die Galerie freitags geöffnet? Hat die Galerie freitags geöffnet? Darf man fotografieren? Darf man fotografieren? Muss man Eintritt bezahlen? Muss man Eintritt bezahlen? Wie viel kostet der Eintritt? Wie viel kostet der Eintritt? Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen? Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen? Gibt es eine Ermäßigung für Kinder? Gibt es eine Ermäßigung für Kinder? Gibt es eine Ermäßigung für Studenten? Gibt es eine Ermäßigung für Studenten? Was für ein Gebäude ist das? Was für ein Gebäude ist das? Wie alt ist das Gebäude? Wie alt ist das Gebäude? Wer hat das Gebäude gebaut? Wer hat das Gebäude gebaut? Ich interessiere mich für Architektur. Ich interessiere mich für Architektur. Ich interessiere mich für Kunst. Ich interessiere mich für Kunst. Ich interessiere mich für Malerei. Ich interessiere mich für Malerei. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.